Abschnitt 43 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 43, das Berliner Verbrechertum, Teil 2. Vorsitzender: Sie sind mindestens 10-mal vernommen worden und haben stets angegeben, Ihr Mittäter sei Knitelius. Wie kommt es, dass Sie jetzt plötzlich einen anderen als Täter bezeichnen? Zeuge: Es wurde von allen Seiten auf mich eingedrungen und immer gesagt, Ihr Mittäter war doch Knitelius. Ich habe es deshalb zugegeben, um das viele Fragen endlich loszuwerden. Ich sagte mir auch, Knitelius soll in Brasilien sein. Da ist es schließlich gleichgültig, wenn ich ihn als Täter bezeichne. Vorsitzender: Sie haben doch aber durch Ihre früheren Angaben Knitelius in eine große Gefahr gebracht. Zeuge: Da kann ich mir auch nicht helfen. Ich bemerke, es ist ein großer Unterschied, ob man als Angeklagter oder als Zeuge vernommen wird. Vorsitzender: Können Sie den schwarzen Arthur näher beschreiben? Zeuge: Es ist ein großer, hübscher Mensch von jetzt etwa 31 bis 32 Jahren. Er hat schönes schwarzes Haar und einen hübschen schwarzen Schnurrbart. Vorsitzender: Kennen Sie den Namen des schwarzen Arthur? Zeuge: Nein, man kennt von den Verbrechern, die hauptsächlich in den Berliner Kaschemmen verkehren, nur immer den Spitznamen. Staatsanwalt: Und mit solchem Menschen verkehrten Sie? Zeuge: Der Herr Staatsanwalt hat mir ja schon bei meiner Verhandlung die Ehre angetan zu sagen, ich sei ein ganz gemeiner Mensch. Große allgemeine Heiterkeit. Vorsitzender: Wo lernten Sie den schwarzen Arthur kennen? Zeuge: In irgendeinem Berliner Café. Vorsitzender: Wissen Sie, in welchem Café? Zeuge: Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, es war im Café Mohr in der Elsasser Straße in Berlin. Es ist aber auch möglich, dass es in einer Kaschemme war. Vorsitzender: Sie scheinen sich in allen Verbrecherkreisen bewegt zu haben. Zeuge: Das gebe ich zu. Ich muss aber erwähnen, dass ich volle 3 Monate Detektiv war. Ich war deshalb beruflich genötigt, mich in Verbrecherkreisen zu bewegen. Vorsitzender: Trafen Sie mit dem schwarzen Arthur oftmals zusammen? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: In welchen Kneipen trafen Sie sich hauptsächlich? Zeuge: Zumeist in der Friedrichstraße, bisweilen auch im Café Friedrichshof, Ecke Koch und Friedrichstraße. Hierauf wurde der Angeklagte wieder auf die Anklagebank geführt. Der Angeklagte und der Zeuge tauschten verständnisvolle Blicke aus. Vorsitzender: Angeklagter, sehen Sie nicht fortwährend zu Nitter. Der Vorsitzende teilte dem Angeklagten die Aussage des Zeugen mit und fragte ihn, ob er dabei bleiben wolle, dass er noch niemals in Magdeburg war. Angeklagter: Ich kann nur noch einmal versichern, dass ich noch niemals in Magdeburg war. Vorsitzender: Nitter, Sie hören, der Angeklagte bestreitet, jemals in Magdeburg gewesen zu sein. Nitter: Knitelius hat ja, als er in seine Wohnung einzog, den Anmeldezettel ausgefüllt. Da brauchte man ja bloß seine Handschrift zu vergleichen. Vorsitzender: Nitter, wollen Sie wirklich dabei bleiben, dass nicht Knitelius, sondern der große Unbekannte, der Ihnen unter dem Namen der schwarze Arthur bekannt war, Ihr Komplize bei dem Einbruch in die Magdeburger Hirschapotheke gewesen ist? Nitter: Jawohl. Vorsitzender: Und das behaupten Sie, obwohl Sie bisher stets mit größter Bestimmtheit sagten, Knitelius war Ihr Komplize, der auch geschossen hat? Zeuge: Herr Vorsitzender, ich soll einen Eid leisten. Da muss ich doch die Wahrheit sagen. Die Berliner Kriminalkommissare Weiland und Klinghammer bekundeten auf Befragen, dass sie einen schwarzen Arthur nicht kennen. Kommissar Klinghammer: Nitter, Sie haben mir doch erzählt, Sie seien einmal mit Knitelius die Berliner Friedrichstraße nachts entlang gegangen. Da habe Knitelius Ihnen gesagt, dass er mit einem Dietrich sämtliche Häuser aufschließen könne? Nitter: Das ist richtig. Klinghammer: Sie sagten mir, Sie haben es selbst gesehen? Nitter: Es ist mir nur erzählt worden. Klinghammer: Von dem schwarzen Arthur haben Sie mir nie etwas gesagt. Nitter: Das mag sein. Vorsitzender: Angeklagter, kennen Sie den schwarzen Arthur? Angeklagter: Nein, ich habe einmal gehört, dass der Mannheimer Karl der Mittäter in Magdeburg war. Die Berliner Kriminalkommissare erklärten, dass Sie einen Mannheimer Karl nicht kennen. Nitter: Ich kenne den Mannheimer Karl. Vorsitzender: Wo verkehrte dieser? Zeuge: Teils in der Neuen, teils im Dalli, bisweilen auch im Café Westminster und im Café Opera. Kommissar Klinghammer: Das stimmt nicht. Im Dalli verkehren die proletarisierten Verbrecher mit dem Knüpftuch. Die Leute, die in der Neuen und in den Cafés unter den Linden verkehren, haben zu den Gästen vom Dalli keine Beziehung. Vorsitzender: Nitter, wer hat Ihre Sachen aus Ihrer Wohnung geholt? Zeuge: Das war der schwarze Arthur. Vorsitzender: Wo haben Sie Ihren Regenschirm? Zeuge: Der ist in Großstrelitz. Staatsanwalt: Was sagen Sie dazu, wenn Sie hören, dass den Schirm Knitelius aus Ihrer hiesigen Wohnung geholt hat? Zeuge: Das kann ich mir nicht gut erklären. Nitter unterbrach mehrfach seine Aussage mit der Bitte, ihm ein Glas Wasser zu bringen. Am dritten Verhandlungstage nahm nach dem Zeugenaufruf das Wort Staatsanwalt Schütte. Meine Herren, die Verhandlung ist heute später eröffnet worden, weil es gelungen ist, den schwarzen Arthur zu ermitteln. Große allgemeine Bewegung. Wir werden versuchen, den Mann hierher zu schaffen. Der schwarze Arthur ist ein Arbeiter namens Arthur Peters, in Berlin 1873 geboren, bei der Mutter in der Pappelallee wohnhaft. Der Mann leidet augenblicklich an einem Fußübel. Es ist deshalb fraglich, ob es möglich sein wird, ihn hierher zu schaffen. Anderenfalls wird zu erwägen sein, ob Peters kommissarisch zu vernehmen sein wird. Bemerken will ich bereits, dass Peters bestreitet, jemals Berlin verlassen zu haben. Ob der Mannheimer Karl und der Franzosenwilli nötig sein werden, wollen wir noch erwägen. Allerdings sind diese beiden heute noch nicht ermittelt. Ich beantrage außerdem, den Kriminalwachtmeister Milke aus Frankfurt am Main als Zeugen zu laden. Dieser wird bekunden, der Angeklagte Knitelius war, als er in Frankfurt am Main lebte, eines Einbruchdiebstahls in einen Juwelierladen verdächtig. Als die Polizeibeamten des Morgens bei Knitelius eintraten, um ihn zu verhaften, lag er noch zu Bett. Er sprang aus dem Bett, entnahm aus einem Tischkasten eine Pistole und wollte auf die Beamten schießen. Es gelang jedoch sofort, dem Manne die Waffe aus der Hand zu schlagen. Ich habe außerdem angeordnet, dass der Schirm, den Knitelius aus der hiesigen Wohnung des Nitter geholt haben soll, zur Stelle geschafft wird. Der Verteidiger Rechtsanwalt Boré erklärte sich mit der Vernehmung des schwarzen Arthur einverstanden. Auf die Ermittlung des Mannheimer Karl lege er Gewicht, dagegen habe er kein Interesse an der Vernehmung des Franzosen Willi. Der Verteidiger beantragte außerdem, das Protokoll über die gestrige Vernehmung des Zeugen Nitter dem Angeklagten vollständig mitzuteilen. Der Gerichtshof beschloss nach längerer Beratung, den Anträgen des Staatsanwalts und des Verteidigers stattzugeben. Nach Verlesung des Protokolls bemerkte der Vorsitzende: Es ist mir berichtet worden, dass der Angeklagte mehrfach mit Zeugen und Leuten im Zuhörerraum Blicke austauscht. Ich beauftrage die neben dem Angeklagten sitzenden Beamten, darauf zu achten, dass das unterbleibt. Es wurde darauf Strafanstaltssekretär Klink, Großstrelitz, als Zeuge vernommen. Nitter fragte mich wiederholt, ob er hier vereidigt werden würde. Ich sagte ihm, Das ist leicht möglich. Vorsitzender: Er rechnete also damit, dass er vereidigt werden wird. Zeuge: Er befürchtete es. Es erschien darauf als Zeuge Artist Arthur Danziger, Berlin, vom Zirkus Busch. Er habe den Angeklagten durch einen Athleten Arndt in Berlin kennengelernt. Er habe ihm mehrfach Pfandscheine von Juwelen und auch weiße, unechte Brillantsteine abgekauft. Es war dies im Frühjahr 1908. Er sei mit Knithelius im Berliner Börsencafé, dem Zentralpunkt der Juwelenhändler, Juwelenschieber und Diamantenhändler aus ganz Deutschland und Amsterdam, vielfach auch im Café Bauer zusammengekommen. Im Café Westminster habe er nicht verkehrt, bisweilen gehe er durch das Café Westminster durch, da dort viele Österreicher, Skatratten und so weiter verkehren. Knithelius hatte mir noch zwei angebliche Artisten namens Werner und Schröder vorgestellt, ich hielt aber beide nicht für Artisten, sondern für Zuhälter. Vorsitzender: Treten Sie einmal näher. Sehen Sie sich die Fotografie an. Ist das der angebliche Schröder? Zeuge: Jawohl, das ist er. Vorsitzender: Der Mann heißt Nitter. Zeuge: Das ist mir bekannt. Knithelius stellte mir noch andere Juwelenhändler bzw. Juwelenschieber vor. Waffen habe ich bei Knithelius niemals gesehen. Knithelius hat mir allerdings einmal gesagt, dass er eine Browning-Pistole besitze, da Arndt ihm gedroht habe, ihn zu verhauen. Arndt war ein gefürchteter Schläger, der vielfach wegen Körperverletzung bestraft worden ist. Im Übrigen ist eine Browning-Pistole keineswegs so gefährlich, wie sie gestern Kriminalkommissar Klinghammer erklärt hat. Hat man Glück, so schießt man den Gegner mit der Browning-Pistole tot. Hat man Pech, so schießt man daneben und erhält vom Gegner eins auf den Kopf. Heiterkeit. Dass man mit einer Browning-Pistole 5 Menschen auf einmal erschießen kann, ist ausgeschlossen. Ich habe im Zirkus Busch in Berlin nur einen einzigen Mann, Mitglied einer Indianertruppe, gesehen, der vom Pferde herab in schnellstem Galopp einem Mann ein Blatt aus der Hand geschossen hat. Knithelius trat immer als Kavalier auf. Er ging stets elegant gekleidet, er hatte auch weltstädtische Manieren. Eine Brutalität hätte ich dem Manne niemals zugetraut. Vorsitzender: Haben Sie gehört, dass Knithelius einmal die Befürchtung hatte, wegen Juwelenschwindeleien verhaftet und bestraft zu werden? Zeuge: Nein. Der Angeklagte fragte den Zeugen, ob ihm erinnerlich sei, dass er einmal eine unechte Perle für echt verkauft und ihm deshalb Verhaftung gedroht habe. Zeuge: Das ist mir nicht erinnerlich. Hierauf wurde nochmals der Zuchthaussträfling Nitter als Zeuge in den Saal geführt. Vorsitzender: Nitter, der schwarze Arthur ist ermittelt. Er ist ein Arbeiter namens Arthur Peters. Können Sie den schwarzen Arthur genau beschreiben? Zeuge: Der schwarze Arthur, den ich kenne, ist nicht Arbeiter, sondern Verbrecher. Staatsanwalt: Die Berliner Kriminalpolizei kennt nur einen schwarzen Arthur. Dieser ist Verbrecher. Wenn wir Ihnen den schwarzen Arthur gegenüberstellen, würden Sie ihn alsdann wiedererkennen? Zeuge: Es kommt darauf an, ob das der schwarze Arthur ist, den ich kenne. Staatsanwalt: Es soll aber doch nur einen schwarzen Arthur geben. Zeuge: Herr Staatsanwalt, Sie kennen einen schwarzen Arthur und ich kenne auch einen. Nun kommt es darauf an, ob das derselbe schwarze Arthur ist. Heiterkeit im Zuhörerraum. Vorsitzender: Beschreiben Sie einmal den schwarzen Arthur so genau als möglich. Nitter: Der schwarze Arthur war damals 28 bis 30 Jahre alt, mittelgroß, hatte schönes schwarzes Haar und einen schönen schwarzen Schnurrbart. Er ging elegant gekleidet, er trug einen Paletot auf Taille, einen sogenannten Alster. Vorsitzender: Solch feine Kleidung kostet doch viel Geld. Zeuge: Für 100 Mark kann man schon einen sehr eleganten Anzug erhalten. Vorsitzender: 100 Mark ist doch schon viel Geld. Zeuge: Es kommt darauf an. Wenn man bei einem Einbruch Glück hat, dann sind 100 Mark keine große Summe. Auf Auffordern des Vorsitzenden schilderte der Zeuge noch einmal ausführlich den Vorgang bei dem Einbruch in die Hirschapotheke. Nitter blieb trotz aller Vorhaltungen dabei, dass sein Komplize nicht Knitelius, sondern der schwarze Arthur war. Er habe gestern hier mehrere Stunden in einer Detentionszelle sitzen müssen. In dieser habe eine so furchtbar schlechte Luft geherrscht, dass er heftige Kopfschmerzen bekam. Er habe deshalb vergessen mitzuteilen, dass er seinen Schirm Sonnabend, den 24. Oktober 1908, abends dem Knitelius geliehen habe, da dieser noch weitergehen wollte und es mit Regen gedroht habe. Vorsitzender, in der hiesigen Wohnung des Knitelius ist auch eine Ihnen gehörige Kleiderbürste gefunden worden. Daraus geht doch hervor, dass Sie mit Knitelius noch in Magdeburg sehr intim verkehrt haben. Zeuge, von einer Bürste ist mir nichts bekannt. Vorsitzender, die Bürste wird Ihnen noch vorgelegt werden. Es wurden alsdann nochmals Kriminalkommissar Eggert und Kriminalpolizeiinspektor Schmidt, Magdeburg, über die Persönlichkeit des Nitter und seine Vernehmung vernommen. Sie wiederholten, Nitter habe sich zunächst Franz Schröder, Architekt aus Hannover, genannt und gesagt, dass er seinen Komplizen am Abend vorher in Magdeburg kennengelernt habe. Er wisse nur, dass er Fritz heiße. Der Polizeiinspektor bekundete noch, er habe sofort an der Aussprache erkannt, dass Nitter kein Hannoveraner, sondern Berliner sei. Nitter habe auch schließlich zugegeben, dass er Edwin Nitter heiße und aus Berlin sei. Als ihm gesagt wurde, sein Komplize sei sein Freund Knitelius aus Berlin, gab er das schließlich zu. Er habe zu Nitter gesagt, »Sie lassen sich Rechtsanwalt Dr. Schwind aus Berlin als Verteidiger kommen. Ein solch tüchtiger Verteidiger kostet doch viel Geld.« Darauf versetzte Nitter, »Das wird alles bezahlt.« Der Polizeiinspektor bemerkte noch, »Sonntagsdiebe arbeiten niemals zu dreien, höchstens zu zweien. Die Berliner reisenden Diebe sind ganz besonders gerissen. Sie wissen sehr genau, dass bei dreien die Gefahr der Entdeckung viel größer ist als bei zweien.« Landrichter Dr. Löwenthal war bei der Verhandlung gegen Nitter, der sich im Mai 1909 vor der Magdeburger Strafkammer zu verantworten hatte, Referent. Nitter habe ganz aus freien Stücken in der Hauptverhandlung angegeben, dass Knitelius sein Komplize war. Er habe den Vorgang auch ganz ausführlich geschildert. Frau Margarete Wernatowski, Berlin. Knitelius habe im Frühjahr 1908 einige Monate bei ihr unangemeldet in der Seidelstraße unter dem Namen Turban gewohnt. Er sagte, er wolle nur kurze Zeit bei ihr wohnen. Seine Angehörigen wollten nicht, dass er ein Verhältnis mit Fräulein Bethke habe, deshalb habe er sich ein eigenes Zimmer gemietet. Der Angeklagte habe angegeben, dass er mit Juwelen handle. Er ging stets elegant gekleidet und ließ auch seine Briefschaften stets offen liegen. Vorsitzender, ließ er auch seinen Koffer offen stehen? Zeugin, nein, der Koffer, der sehr schwer war, war stets verschlossen. Heiterkeit im Zuhörerraum. Den Angeklagten habe 4 bis 5 Mal ein bartloser, rotblonder junger Mann besucht. Vorsitzender, sehen Sie sich einmal diesen Menschen, auf Nitter zeigend, an. Zeugin, der Mann trug einen eleganten Paletot mit Pelzkragen. Der Vorsitzende befahl, dass Nitter der Paletot mit Pelzkragen angezogen werde. Zeugin, ich glaube bestimmt, dass es dieser Mensch gewesen ist. Vorsitzender, erhielt Knitelius noch anderen Besuch? Zeugin, nein. Landgerichtsrat Reschke. Er habe gegen Nitter, später auch gegen Knitelius, die Untersuchung geführt. Er habe eines Tages zu Nitter gesagt, wollen Sie nicht angeben, wer Ihr Komplize war? Da sagte Nitter, mein Komplize war Knitelius. Bald darauf sagte Nitter, ich habe mich versprochen, Knitelius war es nicht. Ich sagte, es ist klar, dass Sie Ihren Komplizen kennen. Es glaubt Ihnen niemand, dass Sie den Komplizen erst am Abend vorher kennengelernt haben und Sie nur wissen, dass er Fritz hieß. Schließlich sagte Nitter, ich werde die Wahrheit in der Hauptverhandlung sagen. Nitter, Ich wurde an diesem Tage 2,5 Stunden lang vernommen, sodass ich halb ohnmächtig wurde. Ich bat, mir einen Stuhl und ein Glas Wasser zu bringen. Dies wurde mir auch sofort gewährt. Infolge dieser meiner Schwäche hatte ich mich versprochen. Landgerichtsrat Reschke bekundete ferner auf Befragen des Vorsitzenden, Knitelius wurde sogleich als Mittäter mit Hilfe der Berliner, Breslauer, Frankfurter und Kölner Polizei in allen Erdteilen verfolgt. Es wurden ausführliche Steckbriefe mit Fotografie an alle Polizeibehörden in Deutschland und alle Hauptstädte des Auslandes, selbst nach New York, Chicago, Rio de Janeiro gesandt. Leider waren alle Bemühungen ohne Erfolg. Es war auch nicht eine Spur zu entdecken. Endlich kam die Nachricht, Knitelius sei in Rio de Janeiro festgenommen. Ich habe sofort nach seiner Einlieferung in Magdeburg ihn eingehend vernommen. Er bestritt mit großer Entschiedenheit, jemals in Magdeburg gewesen zu sein. Ich sagte ihm, er solle lieber zugeben, denn wenn ihm das Gegenteil bewiesen werde, mache das einen sehr schlechten Eindruck. Ich sagte ihm auch, dass Nitter ihn bereits als Mittäter angegeben und eine Magdeburger Prostituierte namens Haars bekundet habe, dass sie in der Nacht vom 24. zum 25. Oktober 1908 in Magdeburg mit ihm zusammen gewesen sei. Knitelius aber blieb dabei, dass er noch niemals in Magdeburg war. Ich sagte ihm, wenn er Mittäter sei, so liege es vielleicht in seinem Interesse, ein Geständnis zu machen. Es sei ja möglich, dass es kein Mord war. Es seien vielleicht bisher unbekannte Umstände vorhanden, die die Sache in sehr mildem Licht erscheinen lassen. Knitelius blieb jedoch bei seiner Behauptung. Er sagte, er sei mit einer Dame, deren Namen er nicht nennen wolle, um sie nicht zu kompromittieren, von Berlin im Luxuszug nach Monte Carlo gefahren. Von dort sei er, nachdem ihm die Dame 10.000 Mark gegeben, nach Lissabon, Madrid und London und schließlich mit einem englischen Dampfer nach Rio de Janeiro gefahren. Der Angeklagte wusste nicht anzugeben, in welchem Hotel er in Monte Carlo gewohnt habe. Er konnte auch keine Schilderung von Monte Carlo machen. Er sagte auf Befragen, er sei nach Rio de Janeiro gegangen, um dort Geschäfte mit Juwelen zu machen. Er habe unter falschem Namen gelebt, um seine Familie nicht zu kompromittieren. Dass er seinen Steckbrief, der mit Fotografie wiederholt durch fast alle größeren Zeitungen der Welt gegangen war, nicht gelesen habe, halte ich für unwahr. Ich sagte dem Angeklagten, er müsse doch einen triftigen Grund gehabt haben, ganz plötzlich spurlos aus Europa zu verschwinden. Einer bloßen Brillantenschmuggelei wegen entflieht kein Mensch nach Brasilien. Da versetzte der Angeklagte, »Vielleicht habe ich noch eine andere Straftat begangen.« Ich erwiderte, »Wenn Sie eine andere Straftat begangen haben, dann sagen Sie es doch. Sie werden alsdann wieder entlassen, da Sie bloß wegen Mordes ausgeliefert sind. Soviel mir bekannt, liefert Brasilien einer geringen Missetat wegen nicht aus.« Knitelius verweigerte aber trotzdem jede weitere Auskunft. Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte Landgerichtsrat Reschke noch, er habe der inzwischen verstorbenen Haas 3 verschiedene Fotografien vorgelegt. Die Haas habe die Fotografien von Knitelius sofort herausgefunden und mit vollster Bestimmtheit erklärt, das ist der Mann, mit dem ich zusammen gewesen bin. Verteidiger. Konnte Nitter annehmen, dass er, wenn er Knitelius als Mittäter angibt, auf eine mildere Strafe zu rechnen hat? Zeuge. Das halte ich für ausgeschlossen. Schumacher Vogt. Ich habe mit Nitter in einer Zelle im Magdeburger Untersuchungsgefängnis gesessen. Ich fragte Nitter, wozu er nach Magdeburg gefahren sei. Da versetzte Nitter, wir wollten Geld machen und sagten uns, wenn es keins gibt, dann wird einer abgemurkst. Große Bewegung im Zuhörerraum. Ich fragte, wer sein Mittäter sei. Er antwortete, mein Komplize ist ein Landsmann von dir, ein Süddeutscher. Ich fragte, aus welcher Stadt ist er denn? Er ist Offenbacher, sagte Nitter. Und wie heißt er, fragte ich weiter. Er heißt Knitelius, antwortete er. Ich fragte, hast du auch geschossen? Das war nicht nötig, sagte Nitter, der hatte schon genug. Mir können Sie nichts anhaben, sagte Nitter, aus meinem Revolver fehlt keine Kugel. Ich fragte, wird dein Kollege nicht gefasst werden? »Nein«, antwortete er, »den kriegen Sie nicht, das ist ein heller Junge. Der hat viel Geld. Das Hauptgeld hat er auf der Bank von England. Er wird dafür sorgen, dass ich einen schneidigen Verteidiger, einen Rechtsanwalt aus Berlin, bekomme. Die Rechtsanwälte in Magdeburg sind nicht schneidig genug.« Heiterkeit im Zuhörerraum. »Mein Verteidiger erhält von Knithelius 2000 Mark.« Vorsitzender: »War das lange vor der Hauptverhandlung gegen Nitter?« Zeuge: »Jawohl.« Vorsitzender: »Nun, Nitter, was sagen Sie dazu?« Nitter: »Ich gebe zu, dass ich mich mit dem Manne durch die Zellentür unterhalten habe. Dass ich gesagt habe, Knithelius sei mein Komplize, gebe ich zu. Das ist aber nicht wahr. Ich bestreite auch ganz entschieden, dass ich gesagt habe, wenn's kein Geld gibt, dann wird einer abgemurkst. Ich bin allerdings zweimal wegen Einbruchdiebstahl bestraft. Ich habe aber doch noch so viel moralisches Gefühl im Leibe«, große Heiterkeit, »dass ich einen Mord aus tiefster Seele verabscheue. Ich habe auch zu dem Zeugen gesagt, ich billige den Schuss nicht. Ich hätte nicht geschossen.« Zeuge Vogt: »Das ist allerdings wahr. Das hat Nitter gesagt.« Vorsitzender: »Weshalb führten Sie einen geladenen Revolver bei sich?« Nitter: »Das rührt noch von meiner Detektivzeit her.« Darauf wurde der Zuchthausgefangene Firle, Groß Strelitz, als Zeuge in den Saal geführt. Nitter habe ihm gesagt: »Mein Komplize heißt Knithelius. Dieser ist jetzt gefasst. Wenn Knithelius bei der Hauptverhandlung schlecht abschneidet, dann befürchte ich, dass er pfeift und ich noch einmal verurteilt werde, denn ich habe noch mehr auf dem Kerbholz.« Nitter: »Ich gebe das zu. Ich habe aber dem Zeugen nicht die Wahrheit gesagt. Der Anstaltssekretär sagte mir nämlich, wenn Sie in Magdeburg als Zeuge vernommen werden, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie noch einmal angeklagt werden. Deshalb tat ich diese Äußerung.« Frau Patze: »Knithelius ist der Mann, der am 24. Oktober bei mir ein Zimmer gemietet hat. Ich kenne ihn mit voller Bestimmtheit wieder.« Fräulein Annie Patze, Tochter der Vorzeugin, schloss sich der Bekundung ihrer Mutter an. Die Schreibsachverständigen Dr. Med. Georg Meyer, Berlin, und Rechnungsrat Pietsch, Magdeburg, begutachteten: »Die Ihnen vorgelegte Anmeldung sei mit der Unterschrift, die Knithelius nach Verlesung des Protokolls beim Untersuchungsrichter gemacht habe, vollständig identisch.« Am vierten Verhandlungstage teilte Staatsanwalt Schütte mit: »Ich habe folgendes Telegramm von der Berliner Kriminalpolizei erhalten. Schwarzer Arthur nicht reisefähig. Ich bemerke, dass ich auf die Vernehmung des schwarzen Arthur gar keinen Wert lege. Der Zeuge Nitter sagte gestern, es kommt darauf an, ob der ermittelte schwarze Arthur derselbe ist, den ich meine. Ich bin danach der Überzeugung, wir könnten dem Nitter 10 schwarze Arthurs vorstellen, dann würde er immer sagen, das ist nicht der schwarze Arthur, den ich meine. Das wäre also eine Kette ohne Ende. Ich stelle aber anheim, dass sich die Herren Geschworenen über diese Angelegenheit äußern.« Vorsitzender: »Das ist nach der Strafprozessordnung nicht zulässig. Die Herren Geschworenen können nur persönliche Wünsche äußern.« Ein Geschworener: »Ich habe den persönlichen Wunsch zu wissen, ob der ermittelte schwarze Arthur der Beschreibung des Nitter entspricht.« Staatsanwalt: »Nitter hat lediglich gesagt, der schwarze Arthur, den er meine, sei elegant gekleidet, ca. 30 Jahre alt gewesen, hatte schönes schwarzes Haar und einen schwarzen Schnurrbart.« Geschworener: »Dann habe ich den persönlichen Wunsch, eine Beschreibung des in Berlin ermittelten schwarzen Arthur zu erhalten.« Vorsitzender: »Es würde sich empfehlen, Herrn Kriminalkommissar Weiland zu beauftragen, nach Berlin zu fahren, sich den schwarzen Arthur anzusehen und alsdann vor Gericht das Aussehen zu schildern.« Kriminalkommissar Weiland: »Die Fotografie des schwarzen Arthur wird wahrscheinlich im Berliner Verbrecheralbum enthalten sein.« Vorsitzender: »Die Fotografie im Verbrecheralbum genügt nicht. Es ist alsdann notwendig, dass der Fotograf, der die Fotografie bewirkt hat, zeugeneidlich erklärt, dass das Bild des schwarzen Arthur im Verbrecheralbum naturgetreu ist. Es würde sich vielleicht leicht empfehlen, den Zeugen Nitter nach Berlin zu transportieren und ihm den schwarzen Arthur vorzustellen.« Staatsanwalt: Ich halte eine solche Prozedur für zwecklos und auch für bedenklich. Es liegt die Gefahr vor, dass Nitter in Berlin entweicht. Verteidiger Rechtsanwalt Bourré: Die Verteidigung legt auf die Feststellung des schwarzen Arthur gar keinen Wert. Ich bin der Ansicht, dass der schwarze Arthur, den Nitter meint, überhaupt nicht existiert. Vorsitzender: Der Gerichtshof behält sich die Beschlussfassung bis zum Eintreffen des Kriminalkommissars Krüger aus Berlin vor. Es wurde alsdann nochmals Fräulein Annie Patze vorgerufen. Der Vorsitzende befahl, dass der Angeklagte der Zeugin gegenübertrat und sich den Hut aufsetzte. Die Zeugin bemerkte, sie erkenne jetzt auch an der Aussprache den Angeklagten mit vollster Bestimmtheit wieder. Das ist der Mann, der am 24. Oktober 1908 abends bei uns ein Zimmer gemietet hat. Aufwartefrau Niewert. Sie war zurzeit Aufwärterin bei Patze. Sie habe aber den damaligen Mieter nur flüchtig gesehen, könne daher nicht sagen, ob es der Angeklagte war. Buffetier Giesche, Duisburg. Ich war im Oktober 1908 Verkäufer in der hiesigen Zigarrenverkaufsfiliale von Löser und Wolf am Breiten Weg. Ich erinnere mich ganz genau, dass am Sonnabend vor dem Mord in der Hirschapotheke zwei junge Leute in unseren Laden kamen und Zigarren kauften. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass der eine Mann Nitter war. Ob der andere der Angeklagte war, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Am folgenden Tage, nachmittags gegen 1:15 Uhr, kurz vor Ladenschluss, kamen die zwei jungen Leute wieder zu uns und kauften Zigarren. Der eine war Nitter, der andere Knitelius. Ich erkenne ihn mit voller Bestimmtheit wieder. Es fiel mir auf, dass Knitelius ebenso wie heute mit einem Auge zwinkerte. Angeklagter, der dem Zeugen gegenüberstand: Sie zwinkern ja selbst mit dem einen Auge. Das ist doch also kein Erkennungszeichen. Zeuge: Ich habe mir die beiden jungen Leute schon deshalb genau angesehen, weil ich den Eindruck erhielt, dass es nicht anständige Leute waren. Angeklagter: Hielten Sie uns vielleicht für Zuhälter? Zeuge: Das will ich nicht sagen. Als ich von der Ermordung des Apothekenbesitzers Rath gehörte, sagte ich sofort zu unserem Geschäftsführer: Das sind wahrscheinlich die jungen Leute gewesen, die gestern bei mir Zigarren kauften. Ich erkenne Knitelius auch an dem kurzgeschnittenen Schnurrbart wieder. Fräulein Tilgner, sie war zur Zeit Insassin eines hiesigen Freudenhauses. Am Abend vor dem Mord in der Hirschapotheke kamen zwei junge Leute. Der eine war bartlos und rotblond, der andere war schwarz und hatte einen kurzgeschnittenen Schnurrbart. Der Rotblonde war zweifellos der hier sitzende Nitter. Den anderen habe sie nur flüchtig gesehen. Sie glaube, dass es Knitelius war. Mit Bestimmtheit könne sie es aber nicht behaupten. Nitter äußerte auf Befragen des Vorsitzenden: Am Abend des 24. Oktober 1908 sei er mit Knitelius in einem Magdeburger Freudenhaus gewesen. Zeugin: Die verstorbene Haas, mit der der Angeklagte verkehrt, habe, als sie hörte, dass die beiden jungen Leute den Mord begangen haben, gesagt: Der Mann hat mir vielleicht auch etwas antun wollen. Droschkenkutscher Rusten: Am Tage nach dem Morde in der Hirschapotheke, Montag, den 26. Oktober 1908, habe er einen jungen Mann von der Anhaltstraße nach dem Bahnhof gefahren. Der junge Mann hatte es sehr eilig. Er hatte einen schwarzen Koffer und ging ohne Überzieher. Der Vorsitzende befahl, dass der Angeklagte dem Zeugen gegenübergestellt wurde. Zeuge: Er könne nicht mit Bestimmtheit sagen, dass der junge Mann der Angeklagte war. Provisor Schreier: Er sei im Oktober 1908 Provisor in der Hirschapotheke gewesen. Eine Anzahl Kasten in der Apotheke waren durchwühlt. Die Diebe haben augenscheinlich nach der Wechselkasse gesucht. Sein ermordeter Chef hatte das Geld auf die Bank gegeben. Es waren aber gewöhnlich einige hundert Mark im Hause. Er könne sich nicht erinnern, den Angeklagten oder Nitter jemals gesehen zu haben. Kriminalkommissar Krüger, Berlin. Auf Anordnung der Berliner Kriminalpolizei wurde ärztlich festgestellt, dass weder Arthur Peters, genannt der schwarze Arthur, noch der Athlet Arndt reisefähig sein. Die Fotografie des schwarzen Arthur ist nicht im Berliner Verbrecheralbum enthalten. Der schwarze Arthur ist 1873 geboren. Er ist Gewohnheitssäufer und war bereits mehrere Male in Irrenhäusern und Trinkerheilanstalten. Gemeingefährlich geisteskrank ist der schwarze Arthur nicht. Er ist einmal wegen gemeinsamen schweren Diebstahls mit 6 Monaten Gefängnis bestraft. Das war die höchste Strafe, die er erlitten hat. Außerdem wurde er wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Beleidigung und so weiter bestraft. Er behauptet, weder Nitter noch Knitelius zu kennen und will den Nachweis führen, dass er vom 18. bis 31. Oktober 1908 in der chemischen Fabrik von Busse in der Schwäbischen Straße in Berlin gearbeitet habe. Es ist mir nun von einem Kollegen mitgeteilt worden, dass es noch einen schwarzen Arthur in der Berliner Verbrecherwelt gebe. Es ist aber gar nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr schwarze Arthurs gibt. Es ist mir auch mitgeteilt worden, dass der Mannheimer Karl im Café Skandinavia in Berlin verkehrt. Es ist mir aber nicht gelungen, diesen Mannheimer Karl festzustellen. Der Vorsitzende forderte nun Nitter auf, seinen Lebenslauf zu erzählen. Nitter erzählte, wie immer in gewähltem, fließendem Deutsch: »Ich bin der Sohn eines Zahnkünstlers. Ich bin am 20. Juli 1886 in Berlin, Kochstraße 40, geboren. Ich besuchte die Gemeindeschule in Berlin und habe die Schule nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr verlassen. Ich habe die oberste Klasse der Gemeindeschule absolviert, nachdem ich 2,5 Jahre in der ersten Klasse gesessen hatte. Ich war kein hervorragender, aber ein sehr guter Schüler. Schon als Schulknabe spielte ich kleine Rollen im Königlichen Schauspielhaus. Ich empfand große Lust, zur Bühne zu gehen. Mein Vater wollte das aber nicht. Ich kam zu Hasenstein und Vogler als Schreiberlehrling. Nach einem halben Jahre verließ ich diese Stellung, da ich dort in der Hauptsache Laufburschendienste verrichten musste. Ich kam alsdann in eine Holzhandlung als Bürogehilfe. Diese Stellung musste ich nach einiger Zeit aus Gesundheitsrücksichten verlassen. Ich ging auf 1 Jahr zu Verwandten aufs Land zur Erholung und wurde dort mit Handarbeiten beschäftigt. Meine Verwandten hatten ein kleines Landgut. Nach Ablauf 1 Jahres musste ich nach Berlin zurück, da mein Vater einen Schlaganfall erlitten hatte. Ich wollte alsdann Reisender werden. Ich nahm eine Stellung bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung als Abonnentensammler an und hatte als solcher auch große Erfolge. Nach einiger Zeit ging die Zeitung ein, da die Aktionäre kein Geld mehr geben wollten. Ich wurde darauf vom Hannoverschen Anzeiger als Abonnentensammler engagiert. Nach einiger Zeit ging ich nach Berlin zurück und wurde dort Abonnentensammler für das Deutsche Blatt und den Hannoverschen Anzeiger. Da das aber zu wenig einbrachte, nahm ich eine Stellung als Bürogehilfe im Ostmarkenverein an. Ich erhielt ein Gehalt von monatlich 80 Mark. Später wurde ich nochmals Abonnenten- und Inseratenagent verschiedener Berliner und auswärtiger Tageszeitungen. Schließlich nahm ich eine Stellung in dem Detektivbüro des ehemaligen Kriminalkommissars Grützmacher in Berlin als Detektiv an. Ich hatte schon lange große Lust, Detektiv zu werden, zumal ich viele Kriminalromane gelesen hatte. Kriminalkommissar Grützmacher hat mir mehrfach seine große Befriedigung bezüglich meiner Tätigkeit ausgedrückt und mir gesagt, ich eigne mich ganz vorzüglich zum Detektiv. Ich wurde von Grützmacher auch zu seiner silbernen Hochzeit eingeladen. Ich wurde sehr bald zwecks Recherchierens in einer großen Diebstahlsache nach auswärts gesandt. Ich hatte auch in dieser Sache großen Erfolg. Nach dieser Sache wurde ich mit einer großen Ehescheidungssache betraut. Es gelang mir, den Ehemann des Ehebruchs mit einer Dame, die ich nicht nennen will, zu überführen. Ich erhielt dafür 1.000 Mark Belohnung. Später wurde ich mit der Beaufsichtigung von Kollidieben beauftragt. Infolge dieser Tätigkeit war ich genötigt, in Berliner Kaschemmen und Cafés, in denen die noble Berliner Verbrecherwelt verkehrt, mich zu bewegen. Ich war auch ein leidenschaftlicher Billardspieler und verkehrte deshalb viel im Café Westminster. Dort lernte ich verschiedene Pfandscheinschieber, Wechselschieber, Falschspieler, Juwelenschieber und so weiter kennen. Ich machte auch dort die Bekanntschaft des Knitelius. Ich wusste, dass Knitelius nur mit Juwelen und Pfandscheinen handelte. In augenblicklicher Ermangelung einer Beschäftigung unternahm ich es, von Knitelius auch Pfandscheine zum Verkauf zu übernehmen. Es gelang mir, eine Anzahl solcher Pfandscheine zunächst in Berlin und auch in der Provinz unterzubringen. Ich fuhr mit Knitelius nach Breslau und besuchte auch Oberschlesien. Einige Zeit hielt ich mich in Gleiwitz auf. In Breslau gelang es mir, einige Male Pfandscheine und auch Juwelen zu verkaufen. Vorsitzender: Sind Sie denn Kenner von Juwelen? Nitter: Jawohl. Ende von Abschnitt 43.